Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 6 2026, in dem wir über die News aus dem Mai 2026 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, egal ob Rainy Days oder Sunny Days, Conne läuft immer weiter. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen, heute Abend schauen wir zusammen auf die News aus dem vergangenen Monat und ich bin gespannt, was der alles so gebracht hat. Ja, in der Tat. Leider müssen wir mit einer sehr traurigen News ganz vorneweg anfangen, die wir gleich an den Anfang setzen wollten. Denn jetzt im Mai haben wir leider die sehr traurige Nachricht bekommen, dass Wakana Yamazaki, die japanische Synchronsprecherin von Ranmuri in Detektiv Conan, leider verstorben ist. Am 15. Mai kam von ihrer Agentur die Meldung und dann auch von einer, kam dann auch eine Pressemitteilung vom offiziellen Conan-Account und demnach ist Wakana Yamazaki bereits am 18. April 2026 gestorben. Sie wurde 61 Jahre alt. Trauerfeier und Beerdigung wurden abgehalten im privaten Familienkreis. Wakana Yamazaki war ja offiziell in Pause, wegen gesundheitlichen Problemen. Seit dem 16. Februar, da wurde das angekündigt. Und sie war zuletzt im Anime, war sie zu hören, in Episode 1191 am 31. Januar 2026 und jetzt auch im Kinofilm, Film 29, die Aufnahmen waren schon vorher beendet und sie wurde dann eben vertreten seit März 2026 von Akimi Okamura, da hatten wir auch drüber gesprochen, sie spricht Nami in One Piece und die wird jetzt laut der Pressemitteilung dauerhaft ransprechen. Und ja, das sind so die Fakten, die wir dazu haben. Es wurde nicht bekannt gegeben, an welcher Krankheit sie verstorben ist. Das wird alles privat gehalten, scheinbar von der Familie. In der Pressemitteilung wurde auch Gosho Aoyama zitiert, der sich sehr traurig darüber gezeigt hat, dass ihre sanfte Stimme in Zukunft nicht mehr hören zu können. Und ähnlich bestürzt haben sich auch viele andere Kollegen und Beteiligte des Anime geäußert und gezeigt. Kabe Yamaguchi zum Beispiel, natürlich aber auch die Sprecherin von Masumi, um nur mal so zwei Beispiele zu nennen. Also sehr viele haben sich auf Social Media geäußert. Minami Takayama natürlich auch, die war sehr bestürzt, hat sich sogar erstmal noch gesagt, ich kann mich jetzt noch nicht äußern und hat sich ein paar Tage Zeit genommen. In der Con-Gemeinde an sich, an den Leuten, die daran arbeiten, große Erschütterung, aber natürlich noch eine riesig viel größere Erschütterung bei den Fans, überall auf Social Media und hier auch bei uns im deutschsprachigen Raum zum Beispiel. Ich muss auch sagen, als ich die News dann gesehen habe und die dazu gemacht habe, morgens gleich nach dem Aufstehen, weil das in Japan natürlich mit einer anderen Zeit ist, das ist dann gleichzeitig so, wie das schlägt dann ein wie so eine Bombe und dann fühlt man sich auch gleichzeitig fast so ein bisschen betäubt, war so das Gefühl, so ein bisschen so, wie ich die News dann geschrieben habe, so ein bisschen einfach so funktionieren, wie machen dann halt wie immer, aber es war schon ein sehr komisches Gefühl und ja, das hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Wie sieht es da bei euch aus? Genau gleich, auch von der Wahrnehmung her. Ich hatte das an dem Tag, an dem jetzt dann die News auch rauskam, hatte ich das vorher auf Social Media auch mitbekommen. Und ich habe das so überflogen und habe mir gedacht, nee. Und naja gut, dann wurde es halt eben auch, ja, war ja dann bestätigt und dann kam ja auch entsprechend jetzt die News raus und es war erstmal wie so eine Art Lähmung kurzzeitig, so ein Gefühl, das kann doch jetzt nicht sein, ja, dass jetzt auf einmal, ja, diese Stimme für immer weg ist. Ich meine, wir haben es zwar leider auch schon bei vielen anderen Sprecherinnen und Sprechern gehabt, Sprechern des Hauptcasts, beispielsweise bei Jörg Hengstler jetzt in der deutschen Synchronisation. Ich glaube tatsächlich, bei der japanischen Synchronisation, ist das jetzt die erste Stimme von einem Hauptcharakter, also die erste Sprecherin eines Hauptcharakters, die hier verstorben ist? Und mich hat tatsächlich auch wirklich überrascht, wie schnell das jetzt ging. Wenn man sich auch überlegt, wie lange sie ja noch tatsächlich vorm Mikrofon stand. Zuletzt zu hören in Episode 1191 vom 31. Januar diesen Jahres. Das heißt, die Aufnahmen, die werden vermutlich so vielleicht 2 Wochen vorher stattgefunden haben. Und das heißt, wirklich bis kurz vor ihrem Tod stand sie ja quasi noch vorm Mikrofon, was wirklich eine unglaubliche Leistung ist, meiner Wahrnehmung nach. Und ja, dass es dann halt eben aber jetzt hieß, okay, wir müssen die traurige Mitteilung machen, Wakana Yamazaki ist verstorben. Das hat mich schon an dem Tag, muss ich sagen, mitgenommen, also sehr stark mitgenommen. Ja, mitgenommen ist das richtige Wort. Gerade auch, ja, weil es, wie du auch schon sagtest, mit Jörg Hengstler hier im deutschsprachigen Raum ja ebenfalls geschehen ist. Und dadurch sind mir auch so, ja, gewisse Parallelen quasi in den Sinn gekommen. Also wir haben es ja hier dann erlebt und dann hatte sich Giuliana Jacobite geäußert und auch andere und da war Kogoro halt von Anfang an mit dabei und jetzt ist es im japanischen Raum so, dass es halt bei Ran so ist und ja, es war wirklich sehr schockartig, diese Nachricht. Ich meine, dass es ihr nicht gut ging, das ließ ja die Ankündigung vermuten mit, sie geht aus gesundheitlichen Gründen erstmal in eine Pause und wird vertreten. Das war also klar, ja, irgendwas ist da, aber dass es gleich so krass ist, dass halt dann entsprechend, ja, kurze Zeit später sie halt verstarb. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also mir war klar, irgendwas ist da. Sie muss jetzt vielleicht eine längere Pause machen und so, aber nicht, dass es so schlimm halt ist, dass sie jetzt halt nie wieder vorm Mikro stehen kann. Also das war schon sehr, sehr traurig und ja, wie so ein plötzlicher Hammerschlag. Also dann muss es ja wirklich irgendwas wirklich Ernstes gewesen sein. Dass aber auch nicht weiter darauf eingegangen wird, finde ich auch in Ordnung. Wir hatten ja vorher, wie gesagt, die Meldung hier, sie geht aus gesundheitlichen Gründen in eine Pause und dass jetzt die traurige Mitteilung gemacht wurde. Ja. Im Endeffekt, ja, ist damit eigentlich für uns Privatfans alles soweit gesagt und ja, dass sie aber auch ihr Standbein hatte, das hat man an den ganzen Reaktionen gesehen. Auch dass die natürlich, die Kollegen und so betroffen waren, das ja, hat es einfach nochmal gezeigt und ja, auf jeden Fall ganz viel Kraft und Mitgefühl für alle, die es betrifft, gerade aber auch für die Familie. Und ja, von daher mein aufrichtiges Beileid und ja, ganz viel Kraft für die kommende Zeit. Ja, es ist sehr hart, weil gerade es ist ja nicht nur einfach irgendwie, dass sie die Sprecherin von Ran war, sie war ja im Prinzip Ran. So lange wie das jetzt war und so früh wie das ja auch angefangen hat mit dem Anime, ist sie ja untrennbar mit diesem Charakter verbunden. Und Mengo Shoya haben ihre Stimme so als sanft bezeichnet und als Stimme, die, wo man immer das Gefühl hat, dass sie ganz nah bei einem ist. Das stimmt halt wirklich. Ran hatte mit ihrer Stimme so eine Wärme, die den Charakter natürlich auch ausmacht. Und was dann immer, wo dann immer man dran denken wird. Und das ist natürlich jetzt 30 Jahre mit dieser Rolle. Etwas, was sehr viele Leute bewegt hat und für sehr viele Leute was bedeutet hat. Was sich ja jetzt auch zeigt, lustigerweise oder halt Dings ist das irgendwie in ihrer letzten Anime-Episode, das ist ja das mit der Koitani-Brücke da ist ja die letzte Szene, wie sie ja dieses Schild aufhängt, dass sie dann mal mit Shinichi hinkommen will. Und sagt Conan, wann kommst du? Und dann sagt sie, ja, gehen wir nach Hause. Und das ist dann ihre letzte Voiceline im Anime in dem Sinne gewesen, wo man ja auch schon sagt, uff, das ist quasi ja sehr, fast schon symbolträchtig. Und dann gibt es auch noch Film 29. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, aber der Drehbuchschreiber hat auch gesagt, die allerletzte Szene im Film und die allerletzte Zeile im Drehbuch ist einfach die Szenenanweisung, ran fährt davon. Punkt, Punkt, Punkt. So als Dings und dann so die letzte Szene mit ihr, mit dieser Sprecherin quasi so. Und das ist dann fast auch dem-mäßig. Und dann, was Fans natürlich auch, woran viele Fans gedacht haben, ist natürlich auch Film 6, wo ja Ran sich dann im Spiel dann ja am Ende opfert, um Conan zu retten, indem sie Jack the Ripper da mit vom Zug reißt. Wo ja Ran, bevor sie da aus dem Spiel quasi eliminiert wird oder herausgenommen wird, sagt sie ja zu Conan, ich weiß jetzt nicht genau, wie auf Deutsch ist, aber so ungefähr, es tut mir leid, dass ich dich nicht bis zum Ende begleiten konnte oder nicht bis zum Ende bei dir bleiben konnte. Was natürlich jetzt, also diese Szene wird verschwinden, wobei, wenn man das auf Japanisch guckt, wird man wahrscheinlich nie wieder so sehen wie vorher, weil man in diesem Kontext und es sind einfach so viele Momente, an die man denken kann und muss, weil eben sie so wichtig war und diese Serie auch so mitgeprägt hat. Und das ist einfach ein Verlust davon, das ist einfach nicht zu ersetzen. Und jetzt die neue Sprecherin Akemi Okamura. Ich habe mich aber im letzten Podcast so gesagt, ah, sie macht das noch nicht so doll und Dings. Und es ist halt unfair ihr gegenüber auch, weil egal wie gut sie das macht, sie wird das niemals ersetzen können. Und das ist dann wahrscheinlich auch okay, weil halt niemand das so machen kann wie Wakana Yamazaki. Das jetzt 30 Jahre lang gemacht hat. Und das ist dann vielleicht auch das Besondere daran. Und ja, also sie ist einfach unersetzbar und das macht das zu etwas ganz Besonderem, ja. Und Ruhe und Frieden und vielen Dank für alles. Okay, nach diesem traurigen Thema gehen wir jetzt über zu unseren anderen News des Monats, denn es ist abseits davon auch noch, sind andere Dinge passiert, tatsächlich auch noch. Die Welt steht nicht still. Im Bereich Anime in Deutschland, da hatten wir in diesem Monat die News mal wieder zu Yaiba Samurai Legend, der neuen Anime-Serie zu Yaiba. Da hatten wir ja in der Vergangenheit schon die News, dass das bei Peppermint Anime auf Disc erscheint. Und dann hatten wir auch vor kurzem die FSK-Prüfung für die erste Hälfte des Anime, wo dann die Einstufungen waren. Und jetzt hat sich Peppermint Anime nochmal direkt dazu geäußert und hat gesagt, dass der Anime ab Winter auf Disc erhältlich sein wird, Winter 2026. In konkreteren Terminen gibt es nicht. Sie hatten ja bereits vorher angekündigt, dass sie die Serie in zwei Volumes veröffentlichen werden mit Shuba. Also 2x12 Episoden dann. Und ja, ich weiß jetzt, bin mir jetzt nicht sicher, ob sie dann beides auf einmal machen und jetzt quasi das erste Volume mit dem Shuba im Winter. Dadurch, dass jetzt ja nur die ersten 12 Folgen bisher erstmal FSK freigegeben sind, vielleicht dann erstmal nur den ersten oder vielleicht auch beide gleichzeitig, keine Ahnung. Jedenfalls in irgendeiner Form wird ein Teil oder die ganze Staffel von Yaiba Samurai Legend im Winter 2026 auf Deutsch auf Disc erhältlich sein bei Peppermint Anime. Ja, es geht nach der Salamitaktik weiter. Erst wird angekündigt, dass generell die Serie auf Disc erscheinen soll. Dann wird ein grober Zeitraum angegeben. Dann wird nochmal bekräftigt, dass die Serie erscheinen wird. Jetzt wissen wir, okay, es soll Winter 2026 werden. Ja, gut, die Frage ist jetzt, was genau man als Winter definiert, ob man da nach dem kalendarischen Winteranfang geht, dem meteorologischen, oder ob man da den Marketingbegriff vom Winter benutzt. Ich denke mal, letzteres wird der Fall sein. Ja, es geht weiter und wir nähern uns immer mehr einem konkreten Datum an. Das ist soweit gut. Am besten wäre es natürlich, wenn wir irgendwann ganz genau wissen, wann es denn rauskommt und wenn an diesem Tag dann auch tatsächlich die Disc erscheint. Ja, das ist natürlich immer das Beste. Falls sich dann natürlich irgendwas tut, dann werdet ihr das von uns erfahren. Und ja, ansonsten freue ich mich sehr natürlich für unsere deutschsprachigen Jaiba-Fans, dass sie ihre Sammlung dann entsprechend erweitern können. Oder vielleicht auch diejenigen, die Jaiba noch nicht gesehen haben und keinen Zugriff auf die Streaming-Portale haben, die die Serie anbieten, dass sie da dann eben die Möglichkeit bekommen zu sagen, hey, neues Futter für mein Blu-ray-DVD-Regal und dann kann ich endlich die Serie gucken, weil ich bislang nur den Manga kenne oder vielleicht kennen sie die Serie ja auch noch nicht, also den Manga auch noch nicht, weil sie lieber Bewegtbild schauen. Also da freue ich mich sehr, dass Peppermint Anime sich dem angenommen hat. Mit Magic Kaito 1412 haben sie ja schon mal im Conan Universum gearbeitet und auch das lief super. Also denke ich mal, auch für Jaiba werden sie sich entsprechend, ja, gute Mühe geben, gute Leistung zeigen, wie man das auch immer sagen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie sie das dann, ja, in ihr Serienportal mit einbauen. Ich denke gerade an die Animagic. Dies Jahr wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, aber ja, da haben sie vielleicht dann auch mal einen Pappaufsteller da stehen oder so. Und ich meine, sie hatten sogar letztes Jahr irgendwelche Fächer verteilt oder war das Egmont? Also irgendwas war da, glaube ich, mit Jaiba. Aber ja, auf jeden Fall, die Serie kommt und wir sind gespannt drauf. Und dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir noch über ein Thema zu sprechen, nämlich der Detective Conan Weekly Kapitel auf Deutsch, Kapitel 1160 bis 1162. Die sind noch ganz knapp. Am 30. April ist das letzte Kapitel erschienen im Detective Conan Weekly. Das war beim letzten News-Podcast bei uns noch nicht mit drin. Deswegen holen wir es hier nach quasi. Es ist ein Drei-Kapitel-Fall, der passend auch zum neuen Film erschienen ist und zum Release des neuen Bandes. Da haben wir im April immer unseren jährlichen April-Fall. Diesmal ist es wieder ein bisschen Rom-Com-artiger Mystery-Fall, weil Conan, Ran und Sonoko sind bei einem Escape-Game in Tokio. Und da treffen sie auch zufällig auf Chiba und Naiko und auf Yumi und Shukichi, die ebenfalls an diesem Spiel zufällig teilnehmen und schließen sich dann zu einer Gruppe zusammen. Und bei diesem Escape Game treffen sie dann auch auf eine Gruppe von anderen Teilnehmern und in dieser Gruppe geschieht ein Mord. Wir haben drei Verdächtige und unsere Polizisten und natürlich noch weitere dazugerufene müssen dann hier den Fall aufklären. Und dabei stellen sich so ein paar lustige Dynamiken raus. Shukichi, der ja ein bisschen klüger ist, macht dann da vor allem mit Con die Ermittlungsarbeit, während er sich immer bescheiden gibt, dass er nur ein Shogi-Spieler ist, sei. Und Chiba versucht so ein bisschen da die Führung zu übernehmen und Naiko feuert ihn halt an und hofft, dass er das irgendwie lösen kann, weil er das so versprochen hatte, dass er das schon alles hinkriegt und keine Sorge. Und dann am Ende kann der Fall auch aufgeklärt werden und Con und Shukichi geben den Credit dann so auch an Chiba, damit er halt in den Augen von Naiko glänzen kann. Aber Yumi ist auch nicht böse darüber, dass ihr Freund quasi nicht den Fall aufgeklärt hat, weil sie gemerkt hat, er hat Hinweise gegeben. Also am Ende sind irgendwie alle froh und dementsprechend ein schöner kleiner Fall mit jetzt nicht größeren Ereignissen, die passieren, sondern eben, dass wir diese Dynamiken haben von den Pärchen und dass sich darüber die Comedy und auch ein bisschen Romance ergibt. Und dazu haben wir eben einen Fall, der ja ganz solide ist, in dem man halt ermittelt. Und das Einzige, was so ein bisschen schade ist, ist, dass dieses Escape-Game-Setting da vielleicht nicht zu seinem vo vollen Potenzial ausgenutzt wurde, sondern halt so ein bisschen, nur so ein bisschen Set-Dressing war quasi. Da hätte man vielleicht noch mehr rausholen können. Ja, gucken kommt vielleicht nochmal wieder das Thema. Aber an sich ein schöner kleiner Fall, der mir Spaß gemacht hat und ich fand die Dynamik niedlich. Also ich bin recht zufrieden mit diesem Manga-Fall. Dem schließe ich mich doch gerne an. Es war ein Fall, so ein klassischer Drei-Kapitel-Fall, den konnte man flüssig lesen, der hat einfach Spaß gemacht, der war jetzt nichts allzu Besonderes, dass man irgendwie sagen würde, oh wow, der bleibt mir jetzt auf Jahre im Gedächtnis. Aber es war halt auch kein Fall, bei dem ich sagen würde, uff, ich bereue es, die Zeit dafür aufgewandt zu haben, um den Fall zu lesen, weil so diese ja, Interaktion einerseits zwischen Chiba und Naiko und Shukichi und Yumi auf der einen Seite, dann aber auch eben noch mit Conan auf der anderen Seite und das Ganze eben unter der Prämisse, dass ja eben ein Fall gelöst werden muss. Das fand ich einerseits sehr interessant. Dann noch die Sache, die reinkam, ja, das weitere Beziehungsgeflecht zwischen Sato und Takagi. Das hat halt auch nochmal so ein kleines bisschen mehr Pep reingebracht. Jetzt kann man natürlich sagen, für einen Drei-Kapitel-Fall sind vielleicht ein paar viele Haupt- und Nebencharaktere aufgetreten. Das Schöne ist, jeder hatte trotzdem in gewisser Weise seine Screentime und es wirkte auch nicht so, dass irgendjemand, sag ich mal, zwanghaft in diesen Fall gequetscht wurde. Also es war wirklich eine harmonische, runde Sache und ja, insgesamt ein Fall, der sich sehr gut sehen und lesen lässt. Ja, genau, gut. Lesen war das richtige Stichwort oder ist es immer noch, denn es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, den Fall zu verfolgen. Und auch wenn er dann später bei uns im Band erscheint, freue ich mich auch sehr, ihn dann nochmal zu lesen. Und ja, das war mit dem Setting Escape Room, fand ich, war sehr aktuell gewählt, weil das ja immer mal hin und wieder man dieses Wort hört oder auch von Leuten, die daran teilgenommen haben. Und ja, das war dann so ein bisschen, ja, dieses Gerätsel im Hauptfall sozusagen. Also es gab schon mal kleinere Rätsel dann entsprechend, wo die dann einen auch faszinieren können, wenn man nicht selbst auf die Lösung kommt. Ich weiß nicht, ob man selbst auf die Lösung kommt. Ich habe es nicht probiert, ich habe einfach nur gelesen. Und ja, ansonsten muss ich sagen, ja, hat mich der Fall auf jeden Fall ja, gefangen oder was sagt man, hat mich erwischt, weil ich dann bei der einen Szene, wo eben die vermeintliche Leiche gefunden wird, wo ich dann auch drauf reingefallen bin und dachte, oh, jetzt wird die Polizei gerufen, weil da hat sich jemand erhängt, soweit ich weiß, und dann ist klar, dass ermittelt wird und ja, dann entwickelte sich der Fall ja weiter und ich dachte, wow, okay, hast mich erwischt. Ja, und ansonsten auch, ja, was ihr schon angesprochen habt, die kleinen Feinheiten mit den Charakteren, was da so anlief, das hat mir sehr gefallen. Die komödiantischen Einstreuungen mit Shukichi unter anderem. Ich bin aber nur ein Shogi-Spieler. Das hat er immer mal wieder gesagt. Das war schon sehr schön und ja, hat mir sehr gefallen. Auch, ja, was am Ende vom Täter als Trick benutzt wurde. Da war ich auch sehr überrascht und mich würde es interessieren, ob das wirklich funktionieren würde. Falls es mal irgendwer ausprobiert, ja, gern Bescheid sagen. Ich kannte es nämlich noch nicht und ja, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ich meine, ab und zu hat man ja mal, dass Aoyama das testet, was er sich da so ausdenkt. Ja, ob er das diesmal wieder getan hat mit seinem Team, weiß ich nicht. Wäre Zeit für eine neue Dokumentation von ProSieben Max. Oder ja, von NHK hat es, glaube ich, gemacht in Japan. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr interessant zu wissen, wie das so ist. Ja, ansonsten, ja, war ein netter Drei-Kapitel-Fall. Die Leute, die aufgetaucht sind, haben mir sehr gefallen. Dass es unter anderem Chiba und Naeko waren. Die beiden sehe ich auch sehr gerne. Ja, und von daher, ja, lest den Fall gerne selbst, macht euch selbst ein Bild davon. Und ja, wie gesagt, da wünsche ich euch viel Spaß bei. Tatsächlich hat Gosho Aoyama das Gebäude, was da immer gezeigt wird, das ist tatsächlich auch ein echtes Gebäude nachempfunden, wo tatsächlich ein Real Escape Game drin ist. Und die Betreiber davon haben auch so ein eine von diesen Autogrammdingern, wo Gosho Aoyama immer so ein Con drauf zeichnet und mit dem Datum und Unterschrift. Das hängt bei ihm im Foyer, also er hat das tatsächlich da besucht, um da zu recherchieren. Aber es wäre natürlich trotzdem schön, die Details zu sehen, wie er sich dadurch so ein Escape Game selber rätselt. Das wäre schon sehr lustig zu sehen. Aber er hat auf jeden Fall dieses echte Escape Game auch besucht, ja. Der nächste Manga-Fall startet in Japan am 24. Juni 2026 und dann im Detective Conan Weekly voraussichtlich am Donnerstag, den 2. Juli. Gosho Oyama hat über die Con-App vorher schon verraten, dass es eine Geschichte mit Hayabara sein wird, wo natürlich viele gesagt haben, oh, jetzt kommt irgendwie was ganz Großes, aber es ist halt immer so die Frage, bedeutet das im Japanischen dann eine Geschichte mit Hayabara, eine Geschichte über Hayabara, eine Geschichte, in der Hayabara irgendwie eine große Rolle spielt, oder kommt sie einfach nur vor? Kriegen wir den riesigen Flashback mit ihren Eltern? Oder ist es ein neuer Fall, weil Fußball-WM ist, wo sie mal wieder den Higo anfeuert? Das wissen wir alles jetzt noch nicht. Hayabara soll auf jeden Fall vorkommen. Und auch die restlichen Detective Boys scheinbar, weil Gosho Oyama hat gesagt, er hat ein neues Sunday-Magazin-Cover gezeichnet, wo die Detective Boys drauf zu sehen sein werden. Also die werden in diesem Fall scheinbar auf jeden Fall vorkommen. Und was da genau nun passiert, müssen wir erstmal noch schauen, wenn das Kapitel eben rauskommt in Japan. Und das werden wir dann, sobald es auch vollständig im Detective Conan Weekly ist, auch wieder hier im News-Podcast besprechen. Ja, sehr interessant. Ich würde die Erwartungen allerdings nicht allzu hochschrauben, weil, wie du gerade ausgeführt hast, Haibara kommt vor, kann alles sein. Also von daher schauen wir mal. Mich erinnert die Vorstellung so ein bisschen an den Episoden. Ich glaube, es war ein Filler-Fall damals mit der J-League, wo die Detective Boys auch da im Stadion waren und so ein bisschen hinter den Kulissen da am Werkeln waren. Und wenn jetzt Fußball-WM ist. Ich glaube, ich bin absolut kein Fußballverfolger. Von daher, ja, kenne ich mich da nicht aus, aber bei Conan und ja, weiß ich, da gab es diese Episode und ja, vielleicht geht's ähnlich in diese Richtung, dass da irgendwas ist oder wir sind einfach nur wieder im Fußballstadion und verfolgen da ein Spiel oder so und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt drauf, auch wenn es noch ein bisschen dauern wird. Bis dahin machen wir erstmal weiter mit der spoilerfreien Zone. Da hatten wir in diesem Monat die News, dass es ein neues Ending geben wird für den Anime, nämlich das 75. Ending. Es wird den Titel 7 Days tragen und stammt erneut von der Sängerin Rainy. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das war ja diese sehr junge Sängerin, die damals schon mit 13 Jahren das Ending für Zero's Tea Time beigetragen hat. Inzwischen hatte sie auch ein weiteres Ending in Conan and Rescue Me von 2023 und das 59. Opening But No Love von 2025. Und jetzt dieses Jahr 2026 folgt ihr viertes Lied im Franchise quasi, das zweite Ending für Detective Conan als Serie, 7 Days. Es startet mit der Anime-Episode am 6. Juni 2026. Und bisher war Maikoraki zu hören. Das Ending 74 hatten wir jetzt seit dem 10. Januar gehört, also es ist knapp ein halbes Jahr ungefähr, dass wir jetzt ein neues Ending bekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitraum. Und Rainy ist hier, wird ja jetzt immer mehr so zu einer der Stammkräfte quasi, die wir immer öfters im Anime hören. Finde ich aber ganz gut. Ihre bisherigen Lieder haben mir gut gefallen. Und ich bin mal gespannt, wie 7 Days so werden wird. Ja, so ihre Lieder fand ich bis jetzt eher so unteres Mittelfeld. Da würde ich sie einordnen, muss ich ehrlicherweise sagen. Irgendwie, es ist ganz nett, was sie so macht, aber es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt. Trotzdem gebe ich natürlich dem neuen Ending eine Chance, wie ich jedem Track eine Chance gebe und lass mich einfach mal überraschen, ob denn jetzt ihr nächster Song, den sie zum Anime beisteuert, mich ein kleines bisschen mehr zu überzeugen weiß als das, was sie bisher veröffentlicht hat. Ja, da sind wir gespannt drauf. Du musst es uns auf jeden Fall dann erzählen. Und ja, ich bin auch gespannt drauf, ja, was vom Song her dann sein wird, ob es in die gleiche Richtung geht wie die anderen Sachen oder ja, wieder ein bisschen was Neues sein wird, auch was so an Animationen da dann ausgepackt wird und all sowas. Aber ja, wenn es dann draußen ist, dann gehen wir nochmal genauer drauf ein und bis dahin müssen wir uns noch in Geduld üben. Gut, dann kommen wir zu den Anime-Episoden in Japan, beziehungsweise den Anime-Episoden im Simulcast bei Crunchyroll. Da konnten wir uns die aktuellen Episoden alle ansehen, auf Deutsch, mit deutschen Untertiteln. Und den Anfang macht die Episode 1200, eine Häufung von Paketdiebstählen. Die erschien am 2. Mai 2026 im japanischen Fernsehen. Und zu der Episode erzähle ich jetzt nochmal was. Conan, Ran und Kokoro sind in einem Apartmentkomplex auf Observationstour, denn dort gibt es eine Häufung von Paketdiebstählen, wie der Titel schon verrät, und sie wurden angeheuert, um da den Dieb dingfest zu machen, haben dafür im fünften Stock ein quasi Köderpaket von ihrer Klientin auslegen lassen. Und aber weil Kokoro dann so ein bisschen eine Slapstick-Einlage hat, ihm fällt ein Blatt hin in den Kragen und er fällt dann die Treppe runter, oh je, geht ihnen der Täter quasi durch die Lappen. Sie können noch einen kurzen Blick auf ihn erhaschen und dass er mit dem Aufzug in den vierten Stock fährt. Da verfolgen sie dann hin und sprechen den Nachbarn an. Kennen sie hier einen Mann, der ein bisschen dicklich ist, mit Brille, und sagt, ja, das ist hier mein Nachbar. Als sie da klingeln, geht niemand zur Tür, aber es ist dann Kokoro, er beschließt dann bei diesem Nachbarn, der ihnen die Auskunft gegeben hat, der wohnt direkt nebenan, da dann auf den Balkon zu gehen und von da in die Wohnung zu schauen, ihm zumindest irgendwie dem Täter irgendwie ins Gesicht zu schauen, entdeckt dabei aber dann die Leiche des Paketdiebes. Er wurde ermordet und dann trifft die Polizei ein. Es wird ermittelt, er liegt da am Boden, scheinbar irgendwie ein Schlag gegen den Kopf. Aber gleichzeitig sind seine Augen auch rot und er hat so ein bisschen schäumenden Sava vorm Mund. Also irgendwas scheint da nicht ganz in Ordnung zu sein. Auch nur ein Raum ist verwüstet in dieser Wohnung, die anderen nicht. Also irgendwelche Ungereimtheiten gibt es da schon. Er ist aber scheinbar tatsächlich der Paketdieb, denn im Mülleimer finden sie einen Drohbrief, wo sie sagen, hör auf, unsere Pakete zu klauen, du Dieb. Und sie trommeln dann quasi die Leute zusammen, deren Pakete aktuell in der Wohnung sind. Das ist einmal der Nachbar direkt von nebenan, einmal die Kokoros Klientin, natürlich, weil der hat ihr den Köder ausgelegt, und noch eine weitere Frau. Dann geht es dann zu ermitteln, das ist ja ein verschlossener Raum, wie genau ist das passiert, und Con stellt dann schnell fest, ah, hier ist vielleicht irgendwas im Paket, hat dann jemand das dann sein Paket mit so einer kleinen Falle ausgestattet, um dem eine Lektion zu erteilen, und der Nachbar von nebenan geht dann Con fast so ein bisschen körperlich an und versucht dann zu fliehen, aber wird geschnappt und dann stellt sich raus, aber er hatte dann eine Falle platziert mit so Pfefferspray. Und jetzt vermuten sie, dass er dann wegen dem Pfefferspray dann irgendwie hingefallen ist, den Kopf gestoßen hat, also war kein direkter Mord, sondern quasi verursachter Totschlag oder unbeabsichtigte Tötung. Das muss natürlich auch geklärt werden, aber dann stellt sich raus, nein, er ist gar nicht der wahre Täter, sondern der wahre Täter ist noch eine der anderen beiden Verdächtigen, und da gab es noch einen weiteren Trick, mit dem das Opfer dann tatsächlich ermordet wurde. Und diesen Trick kann Con natürlich dann als schlafender Kokoro aufklären. Ja, die Häufung von Paketdiebstählen, die zu einem Mord führen, wie hat uns diese Filler-Episode gefallen? Insgesamt solide. Ich hatte tatsächlich so damit gerechnet, allein vom Titel her, eine Häufung von Paketdiebstählen, naja, das wird jetzt irgendwie was sehr Nichtssagendes und was sehr Trockenes. In gewisser Weise, muss ich jetzt zugeben, war es das auch in manchen Teilen. Aber so vom Gesamteindruck her, die Darstellung der Verdächtigen, wie der Fall insgesamt ermittelt wird, wie am Ende die Auflösung stattfindet, was dann am Ende auch das Motiv des Täters gewesen ist und was das Opfer tatsächlich eigentlich alles getan hat, weswegen es überhaupt erst am Ende zu dieser Tat kam, sind für meinen Geschmack so Bestandteile gewesen von dem Fall, der ihn irgendwie ja, facettenreich gemacht hat. Das ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Mir fällt aber gerade kein besseres ein, deshalb sage ich es mal so. Es war abwechslungsreich. Es war jetzt nicht so kalt und generisch und x-beliebig, wie ich mir es vorgestellt hatte am Anfang. Und aus diesem Grund würde ich sagen, es war ja, grundsolide. Ich bin auch so bei der Bewertung im Mittelfeld. Für eine richtig gute Bewertung reicht es nicht, ja. Dafür ist die Handlung einfach zu dünn. Und das ist auch bei einer einteiligen Episode generell relativ schwierig. Aber ich würde sogar sagen, wenn man mich jetzt fragt, willst du dir die Episode nochmal anschauen, ja oder nein, dann würde ich sagen, ja, die schaue ich mir gerne nochmal an. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch tun, weil es war jetzt nicht so, dass ich während des Schauens dachte, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet und wann ist es vorbei oder warum habe ich das angemacht? Naja, warum ist eigentlich klar, weil wir jetzt hier drüber reden, aber ja. Ja, aber ja, war schon, es war immer, ist immer so ein bisschen, was mich so zum Nachdenken gebracht hat. Also gerade am Anfang, was ja im Prinzip dafür sorgt, dass das Ganze erst Fahrt aufnimmt, aber die Aktion da, wo sie den da beobachten, wo ich habe ich mir direkt gedacht, irgendwas passiert gleich, dass es irgendwie schief geht oder so. Und ja, auch interessant fand ich, dass der Typ das halt im Prinzip die Paketdiebstähle im gleichen Haus geklaut hat, also und man ihm eigentlich ja relativ schnell auf die Schliche kommen könnte. Also ja, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Also ich glaube natürlich nichts. Ja, ja, und auch interessant fand ich den Fakt, weil ich ja Kokoro kenne und sie waren ja im fünften Stock und er sagt so, ja, ich möchte gerne auf den Balkon und mal darüber gucken, wo ich so direkt an die Filme dachte und dachte, okay, was passiert jetzt? Ich bin mal gespannt, ob sie Kokoros Höhenangst eingebaut haben. Nein, haben sie nicht. Und deswegen konnten sie den da ja entdecken. Also, ja. Hat mich so ein bisschen verwundert gestellt, dass es quasi einmal hat er die Angst in den Filler-Episoden, einmal nicht oder so. Naja, was tut dem Ganzen nichts zur Sache. Konzentrieren wir uns eher auf die Pakete und das alles. Das fand ich dann doch sehr interessant, dass es quasi relativ offensichtlich war, aber dann quasi doch noch eine Falle war, was sozusagen zu dem Ganzen geführt hat. Und ja, von daher war es, wie Jens schon sagte, solides Mittelfeld. Ich wäre hier bei 3 von 5 Paketen und ja, würde entsprechend sagen, schaut gerne mal selber in die Paketdiebstähle rein und dann könnt ihr uns ja auch sagen, wie ihr die Episode so fandet. Ich fand die Episode auch ganz solide. Der Fake-Out so in der Mitte da mit dem einen war auch interessant, aber natürlich weiß man natürlich als erfahrener Con-Zuschauer, okay, das ist es jetzt nicht, weil das ist jetzt alles viel zu früh. Aber so die Darstellung, dass er dann Con fast so angeht und wie dann alle so reagieren, hat man sehr viele sehr intensive Reaction-Shots gehabt und dann auch wieder auf der Treppe flieht. Da kam ein bisschen so Animation in dem Sinne in die Episode. Ja, was jetzt so am Ende der Trick war und so, es war so ein bisschen so, naja, und hätte man das nicht irgendwie auch sowieso schon merken müssen, dass da was anderes noch im Spiel war, aber naja, das kann man bei Filler-Episoden ja auch nicht immer alles ein bisschen zu ernst nehmen. Also ich fand schon, das war schon ganz solide irgendwie aufgebaut und deswegen, ich fand, die war eine okay Filler-Episode. Als nächstes hatten wir die Filler-Episode 1201 vor der Brust. Die wurde am 9. Mai 2026 ausgestrahlt und trägt den Titel Ich war es. Und zu dieser Episode erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, genau. Es beginnt im Prinzip damit, dass ja Takagi in einem Mordfall ermittelt und ja, es melden sich zahlreiche Personen, also es ist innerhalb einer Familie, innerhalb von einem Haus geschehen. Und zwar ist der älteste Sohn ermordet worden und es melden sich nacheinander der Reihe nach. Zuerst der Vater, der sagt, ich habe ihn umgebracht. Dann meldete sich die Frau von dem Verstorbenen, die sagte, ich war es. Dann meldete sich der Bruder des Verstorbenen, also der jüngere Bruder, also der zweite Sohn sozusagen, sagt auch, ich war es. Und ja, dann wendet sich Takagi quasi an Kokoro und sagt, ich habe hier ein Problem. Ja, und im Prinzip geht er dann mit Conan und Ran quasi natürlich hilfsbereit vor Ort. Und ja, dann schauen sie sich das quasi an. Sie verhören die einzelnen Leute und man denkt eigentlich, naja, einer von den dreien wird es schon gewesen sein. Aber was ja im Prinzip das Problem an dieser Sache ist, es geben zwar alle zu, dass sie es waren und beharren darauf, allen Conan aber die spezielle Frage stellt, wie sie denn in einem verschlossenen Raum die Tat begangen haben, da kann keiner was zu sagen. Und ja, das ist irgendwie dann ein Knackpunkt in der ganzen Geschichte. Und während die Ermittlungen dann voranschreiten, sagt Inspektor Chiba, ja, es hat sich noch jemand gemeldet, der sagt, dass sie die Täterin ist. Und das, ja, ist auch dann noch jemand, der irgendwie mit der Familie bekannt war. Und ja, die sagt dann eben entsprechend auch, dass sie es war. Aber auch diese Person kann auf die Frage, wie die Tat denn begangen wurde, keine eindeutige Antwort geben. Und ja, da gilt es dann entsprechend durchzublicken. Um diesen Durchblick zu bekommen, nutzt Ran dann ein sogenanntes Beziehungsdiagramm und malt halt auf einem Blatt Papier halt die ganzen Leute auf. Und in der Mitte ist natürlich das Opfer und dann wird klargestellt, wie er zu jeder einzelnen Person steht. Und gemeinsam können sie dann alle ermitteln, ja, was es auch mit der letzten Frau auf sich hat, die sich dann gemeldet hat. Und ja, was dann letztendlich, ja, das Beziehungsdiagramm ausmacht. Und ganz am Ende wird dann natürlich ermittelt, wie die Tat geschehen ist. Und ja, das hat doch so für die eine oder andere Überraschung gesorgt, wie ich finde. Ja, also auch bei dieser Episode musste ich, also habe ich mich einerseits erstmal gut unterhalten gefühlt, auf der anderen Seite aber auch direkt so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt an die Episode, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel, das ist auch eine Filler-Episode, eine der frühen Folgen, wo dann auch irgendein Drehbuchautor oder so ist es, oder ein Theaterregisseur, mit so einer Vase niedergeknüppelt wird, ne? Und wo dann irgendwie drei oder vier Leute parallel sagen, ja, ich bin's gewesen, bitte verhaften Sie mich, ich war der Täter. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, offenbar wollten die Autoren entweder so ein kleines bisschen diese Episode recyceln, weil sie sie so toll fanden und quasi so eine Hommage setzen, oder sie hatten gerade so ein bisschen kreative Verstopfung und haben sich gedacht, ach, wir nehmen mal ein Thema, das hatten wir schon mal, und verwursteln das Ganze nochmal jetzt in eine neue Filler-Episode. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, ich finde, es funktioniert. Jetzt kann man sagen, es ist so ein bisschen lahm, dass man hier so ein Thema anbringt in der Episode, das es schon mal gab. Aber naja, insgesamt hat das ja jetzt der Handlung keinen Abbruch getan, und dem Mitraten, naja, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich der Täter gewesen? Wer kann es denn chronologisch betrachtet und am Ende auch von den einzelnen Aussagen logischerweise nur sein? Und das hat für mich hier funktioniert. Entsprechend bin ich hier bei einer ähnlichen Wertung wie bei der vorherigen Episode. Es ist jetzt nichts, was ich ganz hochgewichten würde, aber auch nichts, wo ich sage, oh, einmal und nie wieder. Auch hier die Folge würde ich mir ein zweites Mal anschauen. Ich finde, ganz so gut hat das nicht funktioniert, weil sie ja bei den Befragungen nie ganz so genau rausstellen, okay, wer ist wann, wie hier irgendwo hingekommen, sondern die fragen ja nur, was hatten sie gegen das Opfer und wie haben sie das mit dem verschlossenen Raum gemacht? Und dann sagen die, ja, kann ich nicht sagen. Und aber diese so zeitliche Abfolge und so, das wird ja, soweit ich mich erinnere, in den Befragungen gar nicht so richtig etabliert. Deswegen da sind es so ein bisschen außerhalb von diesem, ja, der schützt den und dann hat der den geschützt, weil der andere den geschützt hat. Das hat sich zumindest so ein bisschen stringent ergeben. Dieses, mit dem jeder sagt, ich war es, das okay. Was mich am Ende nur ein bisschen mehr gestört hat, zwei Sachen, die mich gestört haben. Erstens, dass uns mal wieder so ein wichtiger Hinweis einfach komplett unterschlagen wurde, als dann diese so war, oh, hier ist die Sterbenachricht. Aber wenn wir das umdrehen, dann sehen wir, da ist ja was ganz anderes, das ist wegen was ganz anderem wichtig, dass das vorher noch niemand diesen Zettel umgedreht hat oder diese Tüte. Das war dann so, okay, habt ihr uns jetzt einfach vorenthalten, um das am Ende so zu revealen. Schade. Und also die eigentlichere, größere Hommage für mich war hier, oder Hommage, oder halt einfach Kopie, ist hier von der dritten Episode die Doppelgängerin, der Yoko Okino-Fall, dass hier quasi, während das Opfer einen Herzinfarkt hat, er versehentlich das Setup dafür, sich selber auf so, mit dem Rücken auf so eine Klinge zu werfen, nachstellt, nur halt ohne Eisblock, sondern mit Büchern. Das fand ich da ein bisschen zu sehr. Oh ja, er hatte einen Herzinfarkt und dann hat er den Brieföffner dann so auf den Boden geworfen, dass er aufrecht zwischen den Büchern stehen bleibt und er ist auf ihn raufgefallen. Na, blöder Unfall. Das fand ich dann schon ein bisschen zu einfach, zu viel Zufall. Also, da hätte ich es besser gefunden, wenn es dann halt so gewesen wäre wie beim, wie letzten Epi wie in der vorherigen Episode, dass man halt vermutet hätte, er hat sich den Kopf am Tisch aufgeschlagen, dann als er hingefallen ist. Und man dachte irgendwie, jemand hat das mit einer Stange oder so gemacht oder mit einem Holzbrett, aber nee, er ist am Tisch aufgekommen. Das hätte ich besser gefunden als dieses, oh, er ist auf diesen Brieföffner so gefallen. Das fand ich dann so ein bisschen, Trotzdem ist mit dieser Handlung und mit diesem Beziehungsdiagramm und wie das alles gemacht ist, und zwischendurch hatten wir noch so ein bisschen eine Unterhaltung zwischen Con und Ran, so mit, die ein bisschen tiefer gehender war plötzlich. Fand ich auch interessant. Ich würde schon sagen, insgesamt war das die beste Filler-Episode in diesem Monat, aber am Ende war es mir alles ein bisschen zu convenient, was die sich dann da irgendwie überlegt haben. Ja, die Erinnerung an die beiden angesprochenen Episoden hatte ich auch. Und ich meine, die Episode, die Jens genannt hatte, wäre Ein Toter und vier Täter, wo sie alle mit der Vase da gemacht haben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant damals gewesen. Und ja, hatte mich dann auch direkt daran erinnert. Und was Lasse dann auch sagte mit dem, ja. Fall auf den, mit der Druckstelle am Boden da, hat mich natürlich auch direkt an den Fall erinnert mit Yoko Okino, der ja so ein bisschen einzigartig ist. Ja, aber ja, von der Sache her, als das dann erklärt wurde, wie das passiert ist, da kamen mir dann auch so meine logischen Zweifel und so, weil zum einen die Tatsache, ja, der Mann hatte einen Herzinfarkt, wo ich dann so dachte, okay, nicht so gut, natürlich nicht so gut, aber irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, dass während er dann da versucht, seine Medikamente und so zu nehmen und dass das alles irgendwie ziemlich langgezogen wirkte und ich eigentlich so dachte, naja, wenn du so einen Herzanfall hast, dann hast du nur so ein paar Sekunden Zeit, und ansonsten war es das und irgendwie wirkte das so auf mich eher. Kommt da erst, streckt den Arm nach dem Ding da aus, der seine Medikamente schafft es irgendwie nicht. Dann reißt er diese Bücher und den Öffner da vom Tisch, dass sich das da irgendwie zusammenstellt. Dann fällt er auch noch irgendwie unglücklich nach hinten oder, also, weiß ich nicht, irgendwie wirkte das auf mich ziemlich langgezogen, wo ich so dachte, ob das nicht ein bisschen lange dauert für einen Herzinfarkt, aber gut. Und ja, das Absurdere nochmal mehr. War eben die Sache, wie der Öffner da in diesen Büchern wohl zufällig gesteckt haben soll, weil er hat es natürlich nie mit Absicht getan, wie der mit dem Eisblock da, aber dass das wirklich so direkt gerade stehend wie so eine Kerze, ganz zufällig, das habe ich irgendwie dem Ganzen nicht abgenommen. Also, natürlich war es notwendig, um das durchzuziehen, wie denn die Tat da begangen wurde, aber da habe ich echt gedacht, nee, also. Das kannst du mir nicht erzählen, dass wenn was zu Boden fällt, dass das alles genau so arrangiert wird. Das glaube ich euch jetzt mal nicht, aber gut. Naja. Ja, ansonsten fand ich es doch soweit recht kurzweilig. Und ja, das Einzige, was mich irgendwie gestört hatte, war eben, dass keiner was zu dem Raum sagen konnte, wo ich so dachte, die können doch jetzt nicht sagen, ich weiß nichts, und das glaubt denen keiner. Also, ich hätte da mehr, wie, sie wissen nichts. Sie haben doch gesagt, sie waren es, also müssen sie auch wissen, was, wie sie gemacht haben. Erzählen sie, reden sie, also. Ja, dass das so direkt so damit abgehandelt wurde, ja, weiß ich nicht. Okay, gehen wir zum nächsten so. Das weiß ich nicht. Also ich wäre da energischer gewesen, aber ja, gut. Was soll's? Ich würde es mir trotzdem nochmal ansehen, weil die Episode war jetzt nicht so schlecht, dass man sie ja einmal und nie wiedersehen würde. Also von daher, man wurde recht gut unterhalten. Auch die Dynamik zwischen Ran und Conan war sehr schön. Auch dass Ran hier bei der Ermittlung mitgeholfen hat, fand ich sehr schön. Sonst ist sie ja eigentlich immer recht still und im Hintergrund gehalten. Wenn sie dann so aktiv mit dabei ist, das finde ich sehr schön. Und ja, deswegen würde ich auch hier im guten Mittelfeld bleiben mit 3 von 5 Büchern. Und ja, würde sagen, schaut gern die Episode und ja, vielleicht erinnert ihr euch ja auch an vergangene Zeiten. Dann kommen wir zur nächsten Episode, Episode 1202. Die lief am 30. Mai 2026 im japanischen Fernsehen. Pfeil und Bogen erlauben keine Lügen. Und zu dieser Episode erzählt uns jetzt Jens etwas. Genau. In der Episode geht es damit los, dass Conan und Kogoro in einen Mordfall reingezogen werden. Bei dem geht es darum, dass der Präsident eines Lebensmittelunternehmens Opfer des Kapitalverbrechens wird. Der wird nämlich auf der Veranda seiner Villa von einem Bogenpfeil getroffen, tödlich getroffen, vorgefunden. Und jetzt ist es so, dass die Sekretärin von ihm, die gleichzeitig auch so ein bisschen Haushaltshilfe ist, die Leiche entdeckt hat und relativ schnell geraten erst einmal seine beiden Söhne in Verdacht, den Mord begangen zu haben. Die beiden arbeiten auch in derselben Firma beim Vater mit und sollen später einmal ja, die Firma dann leiten, wenn der Vater mal nicht mehr ist. Und es stellt sich raus, dass diese beiden Söhne sich nicht ganz so gut leiden und verstehen können, dass sie sich auch gegenseitig beschuldigen, den Mord begangen zu haben. Und sie selbst hätten ja jeweils ein Alibi und mit dem Mord am Ende gar nichts zu tun. Die Ermittlungen werden dann aufgenommen und am Ende auch zum Abschluss gebracht. Unter anderem müssen die beiden Brüder, die selbst Bogenschützen sind, dann nachweisen können, ob sie wirklich das Handwerkszeug dazu haben, dass sie aus der Entfernung den Vater im Garten hätten treffen können und das auch noch genau so mit dem Armbrustpfeil bzw. Bogenpfeil, wie am Ende dann eben der Pfeil im Hals des Opfers steckte. Wo sich dann auch rausstellt, ja, das hätte bei beiden funktionieren können. Und ja, so gehen die Ermittlungen dann Stück für Stück weiter. Und am Ende wird dann aufgelöst, wer tatsächlich der Mörder ist. Wer jetzt am Ende dann dahinter steckt, das verrate ich an dieser Stelle nicht. Das können wir uns ja alle auf Crunchyroll anschauen. Stattdessen möchte ich lieber von euch beiden wissen, wie habt ihr die Folge empfunden? Ich fand die Folge nicht besonders gut. Ich habe erst hinterher gelesen, dass das wieder eine Folge von Yoshio Urasawa ist, dem berüchtigten Drehbuchautoren, der ja so für sowas auch wie Detektivtaxi und so verantwortlich ist. Ich finde aber gar nicht so, dass man das so sehr gemerkt hat in dieser Episode. Jetzt hinterher, wenn man das so merkt, dann so ein bisschen der Comedy mit den Brüdern macht dann mehr Sinn. Aber so insgesamt war das jetzt nicht so eine übertriebene Urasawa-Episode. Die Brüder fand ich sogar eher fast lustig, wie doof die irgendwie sind. Und gerade der Moment am Ende, wenn sie sich dann so ein bisschen in die Arme dann nehmen, das fand ich dann echt lustig. So allgemein aber der Fall, mit dem konnte ich sehr wenig anfangen. Also von den reinen Ermittlungen her dieser Test da, mit denen, dass die da irgendwie gucken müssen, könnten die von da irgendwie von dem Firmendach bis zur Villa da irgendwie mit dem Bogen schießen, das ist komplett unsinnig. Also die denken sich dann ja auch, wenn ich verfehle, bin ich dann verdächtig oder wenn ich treffe, bin ich dann verdächtig. Das wird man ja niemals so machen, weil was soll man daher ableiten? Also der Test hat ja überhaupt nichts gebracht im Endeffekt, außer dass Conan dann was zum Winkel aufgefallen ist, was man eigentlich auch hätte so merken sollen, eigentlich. Dann fand ich fand allgemein auch diese Darstellung nicht gut, animationstechnisch, wenn sie dann so gucken, von wo kam der Pfeil, und dann gucken sie in diesen Wald rein und wie dann die Bäume so animiert sind, dass sie im Wind wippen. Das waren dann quasi so drei verschiedene Frames, die dann so abgespielt wurden. Aber die Bewegung ist total nicht irgendwie flüssig, sondern sehr, ich fand die sehr unschön zum Ansehen. Und dann gucken die dann und sehen da das Gebäude so durch ein kleines Loch. Und in jedem Shot danach gefühlt ändert sich, wie groß diese Lücke da zwischen den Bäumen ist, wie nah das Gebäude dran ist, wie da der Winkel ist. Das ändert sich immer total. Und von oben von diesem Dach sieht das auch nochmal ganz anders aus. Und ich weiß auch nicht, also so hoch wie das Gebäude ist und so weit, ob man da mit so einem Sportkompositbogen wirklich so weit schießen kann, so präzise in den Hals, also weiß ich nicht. Das ist jetzt aber auch, also, ne, da muss man sich jetzt auch nicht zu sehr drauf aufhängen. Aber ja, ich fand das einfach nur unsinnig. Und diese großen Fokus auf diese beiden Brüder, da merkt man als Con-Fan dann irgendwann schon, worauf es jetzt hinausläuft. Und die tatsächliche Beweisführung dann am Ende für den wahren Täter fand ich dann auch extrem dünn. Also, oh, das Essen hier ist nicht klar, weil das war gar nicht in der Mikrowelle. Und das ist jetzt der große Beweis, weil aus irgendeinem Grund ist das ein Beweis. Also eigentlich ist es nicht mal richtig ein Beweis, außer so ein Gacha-Moment. Die Beweisführung am Ende war nicht sehr überzeugend. Diese ganze Fallaufbau und Herleitung, wir haben so viel Zeit drauf aufgewendet, auf diese beiden Brüder, mit so einer Sache, die am Ende überhaupt keine Rolle gespielt hat, so richtig, dass ich mich frage, wozu hatten wir das überhaupt? Das habe ich mich im Nachhinein auch mit dieser Szene am Anfang da gefragt, vor dem Opening, wo ja der Vater da mit den beiden da auf so einem Bogenschießanlage ist und dann den Bogen so auf die beiden richtet und dann abfeuert. Und das kommt in der Episode nie wieder irgendwo zum Tragen. Das war einfach nur irgendwie so eine random Szene, um zu zeigen, die schießen Bogen. Aber was das mit irgendwas zu tun hat, dass er jetzt da auf seine beiden Söhne schießt und was dann passiert ist, hat ja keine Rolle mehr gespielt, wo ich mir dann auch gefragt habe, wozu hatten wir die Szene überhaupt drin? Also, ja, ich fand den Fall nicht sehr überzeugend und fand irgendwie, der Fokus war ganz falsch gelegt irgendwie. Bei dem wahren Täter, wie das dann gesehen ist, fand ich es immerhin interessant, wie die Person geredet hat, weil das fand ich, hat sich sehr unterschieden von so normalen Filler-Charakteren. Das war, klang anders als sonst und ein bisschen hat sich sehr unterschieden. Das fand ich ganz gut. So, das würde ich positiv hervorheben. Aber insgesamt fand ich diese Filler-Episode leider nicht sehr gut. Ja, ganz so mitgerissen hat sie mich auch nicht. Sie hatte so ihre Höhen und Tiefen und Lasse hat es ja schon gesagt mit der Szene am Anfang. Und ja, ich bin mit der ein oder anderen offenen Frage aus dieser Episode rausgegangen, die nicht beantwortet wurden. Und ich frage mich bis heute, warum wurde das nicht gezeigt? Und ja, eine Szene hatte Lasse schon angesprochen. Die andere zähle ich später noch mehr dazu. Und ja, ansonsten fange ich aber mal vorne an mit dem neuen Aspekt, den ich auch gerade erfahren habe. Nämlich, dass es eine Urasawa-Episode war, muss ich sagen. An den habe ich, außer vielleicht am Ende, wo der Täter dann anfing, so eine Lache loszulassen, habe ich ansonsten nicht wirklich an den guten Herrn gedacht, weil ansonsten die für anderen Episoden, die wir so hatten, da war immer irgendwas richtig Übertriebenes dabei. Und dieses Mal, wie gesagt, kam das Gefühl bei mir so gar nicht auf. Es war ein bisschen seltsam, der Fall und so an sich. Und ein paar Details waren auch so, wo ich dachte, hä? Also zum Beispiel das mit dem, man steht da oben auf diesem Dach und schießt dann einen Pfeil in diesen Garten, in diesen weit entfernten Garten, so sah es für mich aus, so winzig. Ich habe das überhaupt nicht erkannt und dachte, wo sitzt der Typ? Das sehe ich gar nicht. Und also ich, da habe ich dann gedacht, nee, also das ist wie in der Episode davor, wo ich sagte, nee, das kannst du mir nicht erzählen, dass jemand von da oben diesen winzigen Mann da unten irgendwie trifft. Weiß ich nicht. Und ja, das war eine der Szenen, die mich so ein bisschen verwundert hat. Ja, ansonsten, wie er das so schon sagte, die Szene da am Anfang, wo er da angeblich auf die Brüder schießt, habe ich gedacht, hä, warum macht er das? Und da dachte ich echt, ja, klärt das auf? Ist das eine Art Motiv oder so? Man weiß ja leider nicht, was passiert ist, weil das hätte sich sonst gut an die Brüder-Story irgendwie vielleicht angeführt, dass die deshalb wütend auf den waren und den deshalb erschießen wollten oder es ja, wie sie beide abstreiten, nicht getan haben. Und da fand ich dann irgendwie die Sekretärin mal so, ja, so ein bisschen, die dann immer so sagte, ja, aber sie haben doch beide herausragende Erfolge im Bogenschießen berichtet und die dann, und sie so, warum erzählt sie das jetzt so, wo man so sagt, aha, und also das war schon so richtig, ja, aus Tätersicht so ein bisschen, ja, gemein oder was man so, wie man es betiteln darf. Ja, das fand ich schon recht gut, wie das immer so gestreut wurde und wie es dann so weiterging. Aber ja, besagter Test war irgendwie unsinnig. Und auch die Sache dann mit dem Pfeilwinkel fand ich auch irgendwie, und das hat man entweder nicht früher gesehen oder, ja, zweitens ist das so eine komische Abweichung, dass einem das irgendwie auffällt. Weiß ich nicht, dann hatte Lasse das mit der Suppe ja auch schon gesagt, wo ich so dachte, okay, ja gut, ich nehme das mal so hin. Und ja, die zweite offene Frage, die sich mir bis heute stellt, war, als Conan sich eben die Leiche angesehen hat und unter anderem das mit diesem Winkel bemerkt hat, hat er auch festgestellt, dass der Mann gelächelt hat. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt nochmal interessant. Warum? Also hat er das geplant oder so? Und da wurde nie wieder drauf eingegangen. Ich habe bis zum Ende gewartet und gedacht, ja, aber warum hat er gelächelt? Warum, was war der Grund dafür? Also war er froh darüber, dass ihn der Täter umgebracht hat oder wollte er damit was erreichen oder wie auch immer? Nein, es wurde nicht gesagt und da bin ich sehr enttäuscht drüber. Und ja, deswegen war das irgendwie so ein bisschen auf und ab in der Episode und dass halt eben einige Sachen aufgegriffen wurden, die dann nicht geklärt werden, das finde ich immer am blödsten. Und ja, deswegen bin ich aus dieser Episode mit einem eher unzufriedenen Gefühl rausgegangen. Ja, also irgendwie so, das Beste in der Episode ist wohl noch das Ende gewesen, als Conan als schlafender Kogoran den beiden Brüdern ins Gewissen spricht. Sie kommen dann ja an, ne, und sagen dann, oh ja, Sie sind ja ein toller Meisterdetektiv und ach, wollen Sie nicht als Detektiv bei uns in der Firma für uns arbeiten? Wir haben einige Gegner und ach, das wäre ja ganz toll, wenn Sie da was machen könnten. Wo er sie dann zurechtweist und sagt, naja, ganz ehrlich, sie werden die Firma vermutlich an die Wand fahren, so hohl wie sie sind. Gut, er sagt es natürlich nicht so dreist und direkt, aber wo sie dann auch sagen, ach, wollen sie uns drohen oder was? Nein, ich möchte ihnen nicht drohen. Es soll nur so eine Art Vorhersage sein, wo die beiden dann ja auch so ein kleines bisschen stutzen. Das ist wohl sicherlich noch so der beste Teil gewesen. Ja, so von der, sag ich mal, Durchführbarkeit des Verbrechens und von dem Realismusgrad her ist das wohl die, sag ich mal, unrealistischste Episode gewesen von den dreien, die wir jetzt besprochen haben. Und ja, hat mir auch insgesamt am wenigsten von den dreien gefallen. Wenngleich ich sagen muss, sie hätte deutlich schlimmer kommen können. Also ich glaube, wir haben hier wirklich noch Glück gehabt, dass es mal eine etwas, zumindest halbwegs ernste Episode gewesen ist jetzt hier. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es ja mit den nächsten Episoden, auf die wir jetzt ja gleich noch so einen kleinen Ausblick werfen, so weitergeht, dass auch die zumindest eine ernste Story, eine seriöse Story haben und ja, dass die Verbrechen vielleicht etwas realistischer sind, die da drin gezeigt werden. Ja, kleiner Nachtrag noch, wo du es angesprochen hast mit der wollen Sie nicht für uns arbeiten, weil wir haben da so ein paar Probleme. Da habe ich gedacht, okay, jetzt wird hier der nächste Storystrang aufgemacht, weil die beiden ja offensichtlich irgendwas mit ihrer Firma machen, was nicht ganz sauber ist. Und ich so dachte, okay, reiten Sie sich jetzt selber rein, kommt jetzt Maigret noch mal um die Ecke und sagt, oh, das müssen wir noch mal untersuchen. Auch das wurde leider nicht weiter ausgeführt. Ja, und ansonsten, ja, irgendwie waren die Brüder sowieso so ein bisschen. Erst wollten sie, haben sie sich gehasst und dann am Ende, oh, Brüderchen, komm in meine Arme. Und ja, also. Ach, hier ganz ehrlich, beim News-Podcast für den Juni 2027 sitzen wir dann zusammen und sprechen über Episode 1247, Pfeil und Bogen erlauben keine Lügen 2. Das wird der Hammer! Oh nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, Urasawa hat keine Filler-Reihe bislang gemacht. Doch, das Detektivtaxi hat er gemacht, ne? Verdammt! Naja, aber wie Jens sich das gewünscht hat, schauen wir mal, ob es bei den nächsten Episoden realistischer weitergeht. Da haben wir jetzt kommend, wenn ihr den Podcast hört, dann lief die schon. Aber im kommenden News-Podcast können wir dann reden über Episode 1203 vielleicht. Am 6. Juni eine 1er Antwort mit Sternchen. Und diese Episode ist ein Crossover mit der Magical Girl-Serie Star Detective Precure. Also, ja, ich glaube, der Realismus wird da nicht zu kurz kommen in dieser Episode, wenn Con dann auf ein Magical Girl trifft. Spaß beiseite, wir wissen noch nicht genau aktuell, ob es wirklich ein Magical Girl ist oder ob es dann in Con eine Cosplayerin ist, zum Beispiel. Das ist jetzt noch nicht ganz klar. Es ist aber tatsächlich ein Crossover, weil die aktuelle, also Precure oder Pretty Cure, ist so ein Magical Girl Franchise in Japan, was es seit 2004 gibt. Und die haben dann immer mehr, die haben dann verschiedene Staffeln, die gehen ja so 50 Episoden und die haben dann immer andere Themen und Charaktere, so quasi so wie Sentai, Super Sentai oder Tokusatsu-Serien, so wie Power Rangers, dass es dann immer so wechselt. Und das aktuelle Thema der aktuellen Precure-Serie ist Detektive und Phantomdiebe und Mysterien. Und deswegen gibt es da jetzt ein lang vorbereitetes Crossover zwischen Star Detective Precure und Detective Conan. Und nicht nur in Detective Conan ist das, sondern auch am 31. Mai lief bereits eine Episode, die Episode 18 von Star Detective Precure. Da tauchen Conan, Ran und Kogoro auf und treffen da auf die Charaktere in ihrer Serie. Das kann man sich tatsächlich auch auf Deutsch bei Crunchyroll ansehen. Also ein kleiner Tipp für alle, die jetzt bald das gucken wollen. Guckt euch mal, ich glaube, es ist Episode 18 von Star Detective Precure. Meisterdetektive versammelt euch. Da könnt ihr euch das schon mal ansehen. Und dann eben am 6. Juni das Crossover in Conan, in welcher Form auch immer. Eine oder andere mit Sternchen. Episode 1203, vielleicht, wissen wir jetzt noch nicht so genau. Auf der japanischen Webseite und im Magazin wird es nur als Special-Ausgabe oder 30-jähriges Jubiläum-Special bezeichnet. Also vielleicht haben wir wieder mit dieser, wie mit dieser ein Wild Police Story-Folge, eine Folge, die irgendwie nicht der regulären Nummerierung entspricht und dann irgendwie komisch da irgendwie aufgelistet wird. Das müssen wir schauen. Hoffentlich bringt Crunchyroll sie überhaupt. Oder dass es nicht irgendwie runterfällt. Aber jedenfalls, laut dem, was wir jetzt, Stand jetzt beim Podcast wissen, kommt die am 6. Juni auf jeden Fall im Fernsehen in Japan. Und dann müssen wir mal schauen, wie das bei Crunchyroll wird. Aber ja, eine ganz interessante Sache hier mit dieses Crossover mit einer Magical Girl Serie wäre jetzt auch nicht mein erster Gedanke gewesen in Bezug auf Conan, aber mit dem Detective-Thema macht das ja schon Sinn. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende irgendwie die Umsetzung da konkret aussieht. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Pretty Cure kenne ich hier noch von früher aus RTL 2 Zeiten noch und da ging es nicht in Richtung Detektiv, aber jetzt anscheinend ja also schon. Also von daher, ich denke, reinschauen lohnt sich auf jeden Fall da. Und ja, ich bin da sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall eine interessante Idee. auf jeden Fall dieses Crossover in beiden Serien durchzuführen. Von daher, ja, werde ich auf jeden Fall in die andere Serie auch reinschauen, damit wir dann im nächsten News-Podcast, wenn denn alles gut geht und Crunchyroll uns diese Episode auch bringt, dass wir dann, ja, miteinander das also ein bisschen vergleichen können. Also gespannt bin ich auf jeden Fall drauf und gerade auch, was bei Conan dann so bei rumkommt. Vielleicht wird es ja doch mit Magie werden und sogar Kaito taucht auf und verzaubert oder, ja, keine Ahnung. Schauen wir dann mal. Ja, es gibt tatsächlich auch schon wütende Magikaito-Fans, die sich Gerechtigkeit für Akako wünschen aus Magikaito. Ach ja, Akako darf in Con nicht existieren, aber irgendwelche Magical Girls schon. Also das finden wir ja ganz, ganz doof. Aber naja, ich glaube, die achten schon da, also die werden schon darauf achten, dass das nicht zu übertrieben ist. Oder, was ich auch noch vermute, ich dachte, also mein erster Gedanke war wirklich, das ist eine Cosplayerin. Mein zweiter Gedanke ist aber, weil wir in der Preview ja sehen, dass Ayumi da irgendwie die Detective Boys in diesen Fall reinzieht, weil sie so viel Precure im Fernsehen guckt und dann irgendwie hofft, wenn sie da in den Fall irgendwie ist, dann wird die echte Precure auch wirklich auftauchen. Und da könnte ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht am Ende war es alles nur ein Traum von Ayumi. Und die hat so viel Precure geguckt, dass sie geträumt hat, sie würde einen Fall mit der Precure erleben, aber in Wirklichkeit war es nur ein Traum, so wie in der ersten OVA, dann mit Yaiba und so, wo Con dann ja alles nur geträumt hat. Also wie und was das irgendwie umgesetzt wird, das müssen wir nochmal schauen, aber ihr werdet darüber auf jeden Fall etwas im nächsten News-Podcast zu hören. Denn für heute sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich verweise nochmal auf unsere Projekt- und Internetpräsenzen. Auf connews.org findet ihr alle News rund um Gushō Aoyama, Yaiba, Detektiv Conan, Magic Kaito, Anime und Manga. Im Conan Wiki könnt ihr das Wissen dazu auch detailliert nachlesen, conanwiki.org, und auch Wissen selber beitragen. Mit anderen Fans austauschen könnt ihr euch im Conan Forum, solange es das noch gibt, conanforum.org, oder alternativ auf unserem Discord-Server connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir zu finden, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Blue Sky, Mastodon und Threads, überall unter dem Handle @connews oder @connews.org, da findet ihr uns. Und unterstützen könnt ihr uns über unseren Patreon-Account, über Käufe auf unsere Amazon-Affiliate-Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis zum Schluss und bis zum nächsten Concast. Auch von mir danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß heute beim Zuhören.